bin der Pfarrermann und ich bin geil. Meine Kutte ist befleckt, mein Herz ist steil. Die Bibel in der Hand, die Hose voller Saft. Heute wird gesündigt mit aller Kraft. Ich bin der geile Vergewaltigungsfahrer. Ich nehm mir, was ich will, ganz ohne Narr. Kein Gott kann mich stoppen, kein Gesetz der Welt. Denn meine Lust ist heilig und sie wird entfällt. Die Nonnen knien, sie beten um Vergebung. Doch ich sehe nur die Sünde, die in ihnen lebt. Ich beichte sie frei mit meiner Zungenpeitsche und taufe sie im Schweiß der heißen Fleische. Die Nonnen knien, sie beten um Vergebung. Doch ich sehe nur die Sünde, die in ihnen lebt. Ich beichte sie frei mit meiner Zungenpeitsche und taufe sie im Schweiß der heißen Fleische. Hey, ich bin der geile Vergewaltigungsfahrer. Ich nehm mir, was ich will, ganz ohne Narr. Kein Gott kann mich stoppen, kein Gesetz der Welt. Denn meine Lust ist heilig und sie wird entfällt. Die Nonnen knien. Ich will ganz ohne Narr. Kein Gott kann mich stoppen, kein Gesetz der Welt. Denn meine Lust ist heilig und sie wird entfällt. Geil, Fahrer, Vergewaltigung.